In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder... Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba werden. Ja, ja, warum nicht? Es ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich träume das und ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht. Tut's auch. Ihr werdet an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen. Ich freue mich total drauf. Ich sehe einen entspannten, leicht müden Alexander vor mir in Malaysia. Freut mich sehr, dich zu sehen, Alex. Ja, hallo, grüß dich. Ich bin immer noch leicht heiser. Meine Stimme ist ein bisschen besser geworden nach 5,5 oder 6 Wochen. Aber ich habe immer noch ein leichtes Kribbeln im Hals. Man hört es vielleicht noch ein bisschen, ja. Ja, also erklär mir dann sozusagen diese 13. Folge von das Ferngespräch zu unserer Glücksfolge, nach der sich deine Stimme wieder restlos erholen wird. Ich hoffe, dass du die Stunde einigermaßen hinkriegst und hinterher nicht wieder stimmlos bist. Nee, also letztes Mal, das ging auch, aber das ist einfach, das ist auch blöd. Ich habe auch gerade relativ wenig Lust, auch mit anderen Backpackern oder Leuten, die ich kennenlerne, länger zu reden, weil es ist einfach, wenn ich den Mund aufmache, kommt einfach so ein Geraspel raus und dann fühle ich mich selber nicht wohl und die anderen denken auch, was hat mehr, ist der ansteckend oder wie auch immer, ja. Also ich bin gerade so ein bisschen Einsiedler und ziehe mich gerade eher ein bisschen zurück, auch wenn es schwierig ist in den ganzen Touristengebieten, wo ich gerade bin. Du bist aber nicht ansteckend, hoffe ich. Also was sagt denn die medizinische Fachwelt inzwischen zu dir? Also ich war nicht mehr im Kontakt, also mir geht's auch viel besser. Ich habe eben nur noch diese Stimme, die noch nicht gut ist und der Rest ist eigentlich okay. Und die Bronchitis, das habe ich ja auch mit Antibiotikum 14 Tage behandelt und oder noch ein bisschen länger sogar. Und das ist dann, danach ist es dann, okay. Ich war erst in, das letzte Mal haben wir uns gesprochen, auf ein Kao Sok oder Kao Lak, ich weiß gar nicht mehr. Glaube ich, war es. Ja, und genau, und dort habe ich dann auch den Tauchkurs gemacht, wo ich so ein bisschen Angst hatte, dass das eben im Tauchen ein bisschen schwieriger sein kann. Und in der Tauchschule meinte dann, ja, dass die Tauchlehrer auch mit Fieber tauchen und wenn sie Husten haben und so weiter. Und ich hatte da eben ein bisschen Angst, dass wenn ich unter Wasser dann einen Hustenanfall, was öfters mal vorgekommen ist, vor allem in der Nacht, tagsüber eigentlich weniger, aber in der Nacht, dass ich dann eben irgendwie halt nicht mehr atmen kann. Und wenn du dann eben 20 Meter unter Wasser bist, ja, ist kann blöd. Das ein Problem sein. Ging aber alles gut. Ja, also Tauchen ist, also ich habe ja den Tauchkurs gemacht, ich bin davor noch nie getaucht und das ist waren 4 Tagen, das waren den sogenannten Similan Islands. Das ist einer der Top 10 Tauchspots auf der Welt. Und und da sind wir dann, also es gab 2 Theorie- und Pooltage und 2 Tauchtage eben, wo jeweils Tauchtag dann jeweils zwei Tauchgänge gemacht haben. Einmal auf 12 Meter runter und einmal auf 18 Meter runter. Und also das Tauchen ist wirklich schon eine ganz andere eigene Welt. Also das hat mich sehr begeistert, einfach so diese Schwerelosigkeit unter Wasser zu haben. Ja, man tariert sich da so ein mit dem Blei und dann hat man ja auch so eine Luftweste und dann kann man praktisch Luft ablassen und Luft dazugeben wieder mit der Gasflasche und da einfach ein Gefühl dazu bekommen. Auch diese Koordination zwischen das Atmen durch Nase, durch Mund oder man atmet nicht durch die Nase, halt ausatmen durch die Nase. Zum Beispiel, wenn man sich die Brille auspustet, wenn da Wasser reingekommen ist. Und da macht man sehr viele Übungen. Und das ist sehr interessant, weil diese Koordination ist eigentlich so simpel, einfach den Atemregler aus dem Mund raus zu nehmen, zum Beispiel wieder rein. Oder Wasser in die Brille reinlassen, dann wieder auspusten. Aber das war total witzig, dass halt manche Leute das absolut nicht auf die Reihe gebracht haben. Und das ist dann so lustig, weil wenn man dann in die Situation kommt, dass man panisch wird, dann fängt man das Hecheln an. Und wenn man das Hecheln anfängt, dann nimmt das Lungenvolumen zu. Das heißt, mehr Luft in der Lunge und auch ein bisschen mehr Volumen. Das heißt, man steigt tendenziell auf. Das heißt, man sieht immer bei den Leuten, die panisch sind, die steigen dann immer auf, ja. Und ja, das ist halt, das ist sehr lustig, also dass man da einfach, je ruhiger man ist und je ruhiger man atmet, umso gleichmäßiger kann man dann auch im Wasser gleiten. Und das ist eine sehr große Übungssache. Und man sieht es dann am Schluss immer, wenn man auftaucht, wer noch wie viel Luft drin hat. Und der Tauchguide hat dann meistens irgendwie noch 100 Bar drin und die anderen haben alle nur noch 20 Bar drin. Also das war wahnsinnig toll, ja. Was hast du jetzt da für einen Schein gemacht? Da gibt's ja auch verschiedene, oder? Du bist jetzt. Ja, es gibt den sogenannten Scuba Diver Schein und ich habe diesen Open Water Schein gemacht. Das heißt, ich darf jetzt eigentlich mit einem anderen, der auch diesen Schein hat, mit dem darf ich zusammentauchen. Ohne Tauchguide. Wobei ich das jetzt am Anfang nicht empfehlen würde. Ja. Und ich habe auch am Anfang gedacht, dass das Tauchen sehr gefährlich sein könnte, ja. Aber auf diesen Tiefen ist es eigentlich gar kein Problem, weil du jederzeit eigentlich von 12 oder 18 Metern direkt auftauchen kannst, ohne dass was passiert, wenn du die entsprechenden Zeiten einhältst. Du hast auf 5 Meter hast du nochmal so einen Sicherheitsstopp, aber den kannst du theoretisch auch auslassen und direkt hochschießen. Also, und es ist nicht so weit, ja. Und beim Auftauchen hast du auch nicht das Problem mit dem Druck, mit dem Druckausgleich. Das hast du nur beim Runtergehen. Das heißt, auftauchen kannst du einfach dein Jacket voll machen mit Luft und dann gehst du hoch mit dem Luftballon. Wenn man dann tiefer als 18 Meter geht, dann ist es ein bisschen gefährlicher, weil dann lagert sich eben der Stickstoff im Blut ab. Und wenn man dann eben diese Sicherheitsstopp, die Dekompressionsstopp, das heißt genau, macht, dann gelangt eben der Stickstoff, dann geht dann in das Blut über und dann hat man eben so Stickstoffbläschen im Blut. Und wenn die ins Gehirn kommen oder so, ist es halt sehr gefährlich, dass man Hirnschlag oder sonst irgendwas bekommt. Ja. Okay. Aber auf diesen tiefen 12 bis 18 Meter ist überhaupt gar kein Problem. Okay, jetzt ist es ja so ein spektakuläres Tauchgebiet. Wie war es denn da? Ja. Zehnmal. Also es ist grundsätzlich einfach schon spektakulär, wenn du unter Wasser bist, ja. Diese Schwerelosigkeit, diese Verständigung unter Wasser, dann gibt's immer diese ganzen Zeichen, die man machen kann. Also jedes Tier unter Wasser hat dann auch ein Zeichen, ja. Das heißt, Schildkröte, ich mach's dir jetzt mal vor, du siehst es dann, ist dann praktisch zwei Hände übereinander gefaltet und mit den Daumen so gewackelt, ja. Und also eine Schildkröte habe ich zum Beispiel gesehen, so eine Unterwasserschildkröte. Aber leider habe ich diese großen Tiere wie Mantas oder Haie oder Rochen oder sowas nicht gesehen. Ja. Und ich war von der Farbigkeit unter Wasser ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja auch dieses Video gemacht, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Mhm. Die ganzen Profifilmer, die haben halt irgendwelche Spezialfilter über ihren Linsen drüber, dass die ganzen Farben wieder toll rauskommen. Weil unter Wasser verliert, je tiefer du gehst, umso blasser wird das Ganze. Und dazu kommt noch, dass durch die Klimaerwärmung ganz viele Korallen ausgebleicht sind. Das heißt, es ist nicht so farbenfroh, wie ich mir das vorgestellt habe. Also von der Seite war ich ein bisschen enttäuscht, auch wenn das so ein geiles, super tolles Tauchgebiet sein soll. Okay. Ja, wahrscheinlich der Pro würde da dann alle möglichen speziellen Sachen entdecken und Gelegenheiten unter Korallen durchzutauchen, was weiß ich, ja. Nee, wir hatten schon so einen Guide dabei, also unter Wasser ist ja auch die Orientierung auch nicht so einfach, wenn man sich nicht gewöhnt ist, dass man weiß, wo man, in welche Richtung man taucht, wie man dann wieder zurücktaucht, dass man dann an den richtigen Stellen wieder hochkommt. Das ist ja auch gar nicht so ungefährlich, wenn da mal ein Boot über einen drüber wegfährt oder so. Und die hatten dann schon immer, man hat dann am Anfang so ein Briefing, wo man genau taucht, was man da sieht und solche Dinge eben. Und ja, aber leider war es nicht so farbenfroh, wie ich mir das gedacht habe. Wie lang geht dann so ein Tauchgang? Eine Stunde ungefähr. Okay. Ich bin ja gerade ins Wort gefallen. Trotzdem hast du angesetzt? Ja, trotzdem war es wunderschön. Ja. Und also das kann ich jedem empfehlen. Und es ist wirklich nicht gefährlich. Also ich habe nie irgendwie ein bisschen Panik bekommen. Auch der Tauchlehrer hat mich dann manchmal so ein bisschen geprüft. Und es gibt dann so ein Zeichen, dass man keine Luft mehr hat. Und das bedeutet dann, also man macht dann an der Kehle praktisch mit der Hand so einen Schnitt. Das bedeutet, dass man keine Luft mehr hat. Und dann muss man eben schnell handeln und halt seinen zweiten Atemregler dem anderen dann geben, dass der wieder atmen kann. Und der hat uns dann öfters mal so überrascht, dass er einfach hinter uns herkam, uns gestupst hat und dann halt dieses Zeichen gemacht hat. Und dann war es halt wirklich so, okay, jetzt musst du reagieren. Und Aber die meisten, also alle haben das eigentlich gut hinbekommen. Bis zu welcher Tiefe darfst du denn jetzt überhaupt tauchen oder hat das mit der Tiefe gar nichts zu tun, dieser Schein? Also ich bin bis 18 Meter ausgebildet und dann gibt's eben diese Gefahr, dass wenn man tiefer taucht, dass sich dann eben der Stickstoff ablagert im Blut und dann muss man nochmal einen speziellen Kurs machen, dass man weiß, in welchen Stellen man eben verbleiben muss, dass sich das dann wieder langsam durch die Lunge dann wieder ausatmet, praktisch dieser Stickstoff. Ja. Und ich bin jetzt bis 18 Meter ausgebildet. Also ich habe am Anfang gedacht, dass es umso tiefer, umso besser ist, aber das ist nicht mehr so. Also ich glaube, du kannst auch beim Schnorcheln kannst du auch wunderschöne Dinge sehen. Weil vor allem an der Oberfläche siehst du noch viel mehr Farben durch die Sonne. Und je tiefer du gehst, umso blasser wird alles. Dann hast du die Similine-Inseln praktisch exklusiv fürs Tauchen genutzt oder bist du da auch Sightseeing gewesen? Nee, da gibt's nichts zu sehen. Also es ist nur eine Inselgruppe aus 8 Inseln. Und ja, da gibt's einen Strand, wo man sich hinfahren lassen kann, aber wir waren nur zum Tauchen dort. Und man fährt schon 2,5 Stunden hin und zurück jeweils und dann noch einen Tauchgang, dann noch ein Mittagessen und so. Also da ist man schon beschäftigt und hat noch wenig Zeit, was sonst zu tun. Ja. Und ist auch nach diesen 2 Stunden, nach diesen 2 Tauchgängen am Tag, ist man auch wirklich ziemlich platt. Also das merkt man einfach, dass dieser Druck unter Wasser dann einfach zunimmt und dass der Körper da irgendwie drauf reagieren oder das verarbeiten müssen. Okay. Von da ging es dann direkt nach Malaysia? Oder gab es noch einen Zwischenstopp? Von dort? Nee, da bin ich noch nach Koh Phi Phi. Nach Koh Phi Phi. Auf die Insel Koh Phi Phi gegangen. Ja, das war auch so ein ganz spezielles Erlebnis. Ja. Also Koh Phi Phi ist auch in Thailand, und so eine ganz kleine Insel. Der Strand ist so schön. Aber wie halt überall in Thailand ist. Also es ist nicht wunderschön direkt in Koh Phi Phi. Was cool ist, als wir dorthin gefahren sind, ist unsere Fähre, hat noch so einen kleinen Schlenker gemacht um eine andere Inselgruppe darum und da war dann da war dieser Strand von The Beach mit Leonardo DiCaprio. Also diese Inselgruppe. Und da gibt's dann auch Ausflugsreisen dorthin. Ich war ja auch auf dieser James Bond Island da. Das ist sowas von überlaufen, ja. Das trittst du da auf den Fuß. Also das kannst du da auch nicht genießen. Von der Ferne, ich habe die Leute nicht so gesehen, habe ein Foto gemacht und ich glaube, das ist das beste Foto von allen. Also wenn du da auf der Insel selbst drauf bist, ist es wirklich nicht mehr schön. Also und dann eben weiter nach Koh Phi Phi und der Strand ist ganz okay und also, es gibt keine Autos dort, finde ich ganz gut. Alles wird nur mit dem Fahrrad oder zu Fuß erledigt und es ist eben nur Tourismus dort. Also und ganz viele junge Leute. Und es ist so ein bisschen Ballermann-Atmosphäre. Das heißt, es sind halt ganz viele junge Leute da und die kaufen sich dann diese Buckets, heißt es. Okay. Das sind so kleine, wie so Sandeimerchen. Und da ist dann, sind dann meistens so ein Wodka oder Rum oder sowas. Sprit halt. Ja, und dann noch ein Mischgetränk und das kostet dann. Flüssige Kopfschmerzen. Ja, ich trinke sowas nicht, weil das ist alles nur irgendwie. Ich, wenn ich was trinke, dann trinke ich Bier, weil das ist irgendwie was Ehrliches und da weiß ich, wie viel ich vertrage und wie das mir zu Kopf steigt. Ja, und die sind halt total günstig auch, diese Buckets, ja. Und jeder trinkt es dort. Und was aber ganz schön ist, am Strand, so abends ab 8 gibt es dann überall Feuershows. Das heißt, die haben dann solche Pongs. Kennst du die man so durch die Gegend schwingt? Das ist wie eine kleine Kette, die man an der Hand hält und am Ende ist so ein kleiner Ball. Und mit dem kann man dann so verschiedene Figuren um sich rum machen. Und wenn diese Pongs am Ende brennen, dann sieht's halt bei Nacht irgendwie, dann kann das Auge nicht so schnell folgen und dann gibt's eben halt so Kreise und so. Und die haben auch so brennende Stäbe, die sie dann jonglieren und hochwerfen. Und wenn dann die Show vorbei ist, dann kommt die zweite Show sozusagen. Und dann haben sie so zwei so oder haben sie so ein langes, so 6 Meter langes Seil oder 8 Meter langes Seil, das wird dann auch angezündet mit Spiritus und dann dürfen halt die Gäste dann über den brennenden Seil hüpfen. Zwei schwingen das dann und die springen dann halt über das brennende Seil. Und also ist dann zwar öfters mal ans Bein rangegangen, sind halt ein paar Beinhaare dann verkokelt, aber mehr nicht. Immer die Haare alle abgesenkt, ja. Ist ja vielleicht auch mal ganz praktisch, spart man sich die Beinrasur. Ja, und dann gab's noch, dann haben sie noch so ein Feuerreif gehabt, wo man dann durchspringen konnte und eine brennende Lambada, nicht Lambada, Limbo-Stange, unter die man dann durchturnen konnte. Und wenn dann die Limbo-Stange zum Einsatz kommt, also erstens, jeder, der da unten durchgeht, kriegt einen Shot am Ende. Also egal, was für eine Höhe die Limbo-Stange hat, jeder kriegt einen Shot. Um die Leute so ein bisschen zu animieren. Und dann, um das noch ein bisschen mehr auf die Spitze zu treiben, halten sie dann irgendwann mal so ein Plakat hoch, wo drauf steht: Boys, naked, free bucket. Das heißt, wenn ein Kerl komplett nackt unter der Limbo-Stange durchgeht, dann kriegt das so ein Bucket. Von meinem ersten Auge machen sich Orgien auf, ja. Ja, und das Gleiche gab es natürlich auch für die Mädels. Die mussten nicht ganz nackt sein, sondern Girls topless, one free bucket, ja. Und also drei Jungs habe ich gesehen, die splitterfasernackt da drunter durch sind und ein Mädel habe ich gesehen, ja. Mhm. Ich glaube, für komplett nackt gibt's dann die Flatrate für den Rest vom Abend, oder? Nee, nur ein Bucket, aber die Jungs finden das halt so witzig und die brauchen wir gar nicht so groß anstacheln. Ja, und dann ist da halt am Strand halt die Riesenparty, halt eine Bar neben der anderen und die Feuershows, die ziehen sich dann eben den ganzen Abend durch und alles. Für mich war es ein Abend halt sehr cool und an den zwei anderen Abenden, ich bin irgendwie so aus ein bisschen partymüde geworden. Ja, ich habe, als der Ralf da war, habe ich mit dem ja auch viel gefeiert und auch so bin ich ja auch kein Kind von Traurigkeit, aber irgendwann mal ist es genug, ja. Und wollte dann eigentlich die zwei weiteren Nächte eigentlich echt einen ruhigen machen und dann habe ich so das mein Dorm-Highlight gehabt. Also Dorm ist ja dieses Mehrbettzimmer, wo ich immer schlafe in Hostels. Dass halt eine sich übergeben hat, dann hat einer geschnarcht und dann haben sie auch noch Sex da drin gehabt, während alle drin, also der Dorm hat 12 Leute waren da. Mhm. Und zwei haben dann da halt einen Beischlaf gehabt, wie man es so nennt. Haben's getrieben aber nicht, wie die Karnickel. Ja, aber weißt du, nicht irgendwie heimlich leise, sondern die haben dann Heidenspaß gehabt und sehr ausdauernd und du liegst dann oben, ich war direkt oben drüber natürlich. Ja, das Bett hat gewackelt und hättest du ja anfeuern können. Ich habe mir dann auch überlegt, was mache ich jetzt? Sage ich einfach gar nichts, mache meine Oropax rein, soll ich meine GoPro rausholen und ein bisschen filmen? Wenn sie denn startet. Ja, genau. Wahrscheinlich hätte sie nicht gestartet. Da habe ich nicht gemacht. Oh ja, und dann. Ach, Dann siehst du da drüber und dann legen die halt voll los und lachen dabei und also dann hörst du halt das ganze Repertoire der Geräusche da, was da so passiert. Ja, und dann war ich ja da ganz froh, dass ich da dann wieder wegkam. Aber wenn man Party machen will, ist Kopi-Pi wirklich eine Empfehlung. Das ist vor allem für junge Leute. Ich gehöre ja schon mittlerweile zum alten Eisen hier. Hey, für 18-Jährige bist du ja immer noch ein cooles Vorbild. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass du noch gut mitgehalten hast. Ich werde auch immer auf jünger geschätzt. Ich werde immer so auf Mitte, Ende 20 geschätzt. Oder so. Wenn ich mich davor rasiere. Ja, und dann ging es weiter nach Penang in Malaysia. Und ja, also die Busfahrten hier, die sind, also es funktioniert jedes Mal. Also ich komme jedes Mal an. Ja. Aber jedes Mal ist wieder ein Abenteuer. Ja, dann bist du irgendwo im Halbschlafen, dann kommt jemand ganz hektisch reingerannt, jetzt raus und Penang, Penang, Penang, Penang. Und der kann halt nur Penang irgendwie sagen und aber nichts auf Englisch. Und dann ist halt immer eine riesige Hektik, obwohl gar keine Hektik da ist. Also du wartest dann danach, wenn du ausgestiegen bist, zwei Stunden. Und eigentlich hätte man das ein ganz cooles Abend können. Und ja, und an der Grenze, alle gehen drüber. Als ich beim Grenzbeamten bin, sagt er, na, no. Und zeigt halt aufs Büro, ich soll ins Büro gehen. Und dann denke ich mir, warum kommen jetzt alle anderen durch? Und dann gehe ich halt ins Büro und dann sagen die, ja, ich hätte einen Overstay. Also ich war zu lange drin, also in Malaysia darf man, in Thailand darf man eben nur, ich weiß nicht, 3-4 Wochen bleiben. Und ich war eben 11 Tage überfällig. Und dann musste ich pro Tag 500 Baht zahlen, was in etwa 12 Euro sind, also ich habe über 100 Euro habe ich dann noch mit Strafe zahlen müssen. Wenn ich die 100 Euro in in gutes Hostel oder Hotel investiert, dann hätte ich gelebt wie ein König, ehrlich. Wo sind wir denn eigentlich so kostenmäßig in Thailand im Vergleich auch zu deinen anderen Zielen? Ich war jetzt gestern zum Beispiel essen, auf der Straße haben wir da was gegessen und so eine Portion Nudeln, die mit ein bisschen Meeresfrüchte waren, kosten da 1,20 € oder so. Ja, in Malaysia ist der Alkohol ein bisschen teurer, der ist in Thailand günstiger, aber so für die Übernachtung in den Dorm zahle ich zwischen 5 und 10 Euro. Da hast du also dann deine Strafe gezahlt und warst dann als nächstes wo? In Penang dann. In Penang in Malaysia. Das ist so eine Insel mit nur so einer ganz markanten Brücke drüber, die weiß nicht wie lang ist, aber also vom Festland praktisch zur Insel. Sicher ein paar Kilometer lang, also riesig groß und sehr schön. Und ja, Penang ist jetzt nicht so der Hotspot, aber es gab schon so ein paar ganz schöne Dinge. Also die haben, ich bin ja so ein Kunstfan, also ich stehe so auf moderne Kunst und die haben so Street-Art-Künstler gehabt, die Wände in Straßen eben zum Teil bemalt haben oder Objekte in Straßen. Und das habe ich dann alles abgelaufen mit so einer Karte und habe mir das angeschaut. Dann war ich noch in einem Museum für interaktive 3D-Kunst. Also es sind so Bilder, die an die Wand gemalt sind und die sind 3D. Das heißt, die sehen aus, wie wenn da tatsächlich was an der Wand wäre. Und das Witzige ist, dass man sich dann in diese Bilder reinstellen kann oder reinlegen kann, sich dann fotografieren lassen kann und dann sieht es so aus, als ob man mit diesen 3D-Objekten dann interagiert. Das heißt, übersetzt zum Beispiel, ich habe mich dann auf den Boden gelegt, habe mich dann mit einer Hand so virtuell an einem Mauervorsprung festgehalten und dann wurde ich eben fotografiert von einem, der dort aufgepasst hat. Jetzt sieht so aus, als ob ich an einem Gebäude mit einer Hand dranhänge und über mir ist dann Spider-Man, der mich festhält und ja, also solche Sachen dann. Und das fand ich ganz witzig, weil so, ja, weil es war nicht nur so einfach nur ein Bild, sondern man konnte sich dann selbst mit einbinden. Das fand ich ganz cool. Und das Hostel selbst, das war ein super Hostel. Es hieß House of Journey. Das habe ich auch deshalb gebucht, weil mein Blog ja Life is a Journey heißt. Und das House of Journey habe ich gedacht, das muss was sein. Ja, und halt wirklich unglaublich gutes Essen, sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Der sieht eben die Kunden eher als Freunde, weil er halt selber so jung ist. Und irgendwie, der sieht es nicht so als Arbeit. Und das fand ich, ich habe ihm dann auch gesagt, dass ich das einfach super finde, wie er das da managt. Und ich habe ihm auch versprochen, dass ich noch einen TripAdvisor eintrage oder Hostelworld irgendwie was reinschreibe, weil es einfach irgendwie so außergewöhnlich war. Jetzt hast du ja schon so ein paar Hostels gesehen. Hast du denn sowas wie eine Zahl, in wie viele Hostels du schon gepennt hast? Ja, ich bin ja immer auf Facebook oder ich habe dann immer, jedes Mal, wenn ich wo Neues bin, trage ich mich dann ein mit dem Ort. Und ja, also ich muss mal die Städte zählen, aber es sind ja schon einige geworden. Ja. Ich meine, jetzt einmal ehrlich, wirst du ja dann so eine Art Hostel-Experte, oder? Da kannst du das Hostel praktisch schon an den Fensterscheiben einschätzen. Ja, oder es gibt so ganz einfache Dinge, die eben die Leute brauchen. Zum Beispiel müssen sie ihre Handys, ihre Kameras, ihre Laptops und so weiter laden. Und dann macht es einfach Sinn, dass du am Bett irgendwo eine Steckdose hast. Also mit solchen Kleinigkeiten fängt es dann eben an, dass das irgendwie sinnvoll durchdacht sein muss. Also ich würde es ja sogar so machen, dass du dann irgendwie dein Schließfach hast mit Ladestationen drin, dass du ein Foto drin lassen kannst und dann weggehen kannst. Ja, weil die Leute halt einfach diesen Strom brauchen. Und Internet, dass du das Internet hast. Und das sind so ganz einfache Dinge eigentlich. Selber mal drüber nachgedacht, ein Hostel aufzumachen? Nee. Ja, aber mich interessieren eigentlich viele Businesses so. Also einfach etwas zu kreieren, was gut ist. Egal was es ist. Also gutes, also das hat mich eben fasziniert, weil das war nicht teuer gemacht, aber es war gut gemacht. Und das hat mich eben fasziniert eigentlich. Ich habe da so einen Blogpost von dir in Erinnerung, wo du darüber philosophierst, was du alles machen könntest, um nach deinem Trip deinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und ja. Du gibst ja da auch ganz vollmundig bekannt, dass du irgendwas machen möchtest, was jeder machen könnte. Also ganz am Anfang habe ich doch diesen Professor Dr. Kirchner da kennengelernt. Mhm. Und der hat dann eben gesagt, dass diese Angst die Leute dann hier dran hindert, das zu tun, was ihre Träume sind. Und ich möchte so ein bisschen die Leute dazu, ja, nicht animieren, aber irgendwie denen zeigen, dass eben viel mehr Leben möglich ist, als alle denken. Wir denken immer, wir sind so beschränkt mit allem, aber das stimmt nicht. Wir sind frei, wir haben keine Fesseln, wir sind nicht im Käfig. Wir sind wirklich frei und das haben ganz viele Leute vergessen oder sie akzeptieren es einfach so, in ein System so zu treten, ohne drüber nachzudenken, weil es eben alle machen, ja. Aber wenn es alle machen, kann es ja nicht, muss ja da unbedingt nicht richtig sein für einen selbst. Und für mich ist das nicht mehr richtig. Also ich kann auch nicht mehr angestellt sein. Also ich habe auch so viele Ideen und ich konnte die noch nie in einem Unternehmen umsetzen. Weil es ja immer einen super schlauen über mir gab, der gesagt hat, nee, das machen wir so und so. Und ja, das ist so ein Stück weit Selbstverwirklichung, egal in was für ein Bereich das ist, aber meine eigenen Ideen umsetzen ist doch super. Beschränkt konnte ich das natürlich ja machen in meinem Beruf, ja, aber nicht ganz so flexibel, wie ich mir das vorstelle. Aber es stimmt schon, ich mache mir mehr und mehr Gedanken über die Zukunft. Was sind das für Gedanken? Lass es mal teilhaben, weil in dem besagten Blogpost, da war die Bandbreite, wenn ich mich recht entsinne, von Alexander Schmid, Import, Export. Ja. Bis zu... Ist ganz oben auf der Liste. Ganz oben auf der Liste? Was würdest du denn so Im- und Export als Warengüter umschlagen? Das spielt gar keine so große Rolle. Ich glaube, das spielt keine große Rolle. Ich glaube, man muss nur Kriterien sich überlegen, was Sinn macht und was nicht Sinn macht. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein komplexes Produkt verkaufen möchtest, ich sag mal eine Gasturbine von General Electric, dann wirst du damit Probleme haben, wenn du das dann irgendwann auch mal selbst entwickelst, weil du einfach nicht dieses Know-how hast. Das heißt, zum Beispiel ein Produkt, das du verkaufst, sollte nicht aus meiner Sicht nicht komplex sein. Oder es sollte so sein, dass es möglichst wenig Rückläufer gibt. Und auch vielleicht so sein, dass es wenig Lagerkosten verursacht am Anfang. Und ja, und da gibt es so verschiedene Kriterien und ich schreibe mir da auch so ein bisschen was zusammen. Und ich glaube, ein Schlüssel ist, dass du nicht alles selber kannst. Du kannst nicht gut sein im Marketing, du kannst nicht gut sein im Einkauf, Research, Design, Webpage, bla bla bla. Das sind so viele Faktoren. Selbst bei dem kleinen Online-Shop, ja. Um einen guten Online-Shop hinzubekommen, musst du richtig gut sein, glaube ich. In ganz vielen Bereichen, also auch was die Werbung angeht und so. Und das kannst du nicht alleine leisten. Und deshalb würde ich gerne ein kleines Unternehmen gründen und das mit ganz vielen Leuten eben zusammen machen, die Lust haben, dran mitzuarbeiten und eben alles öffentlich zu machen, dass jeder alles sehen kann, jede Kalkulation, jeden Fehlschlag, und dran mitleben kann und dass es sehen kann. Und ich möchte es auch in einem Bereich machen, wovon ich keine Ahnung habe. Und ich möchte es gern auch ohne Eigenkapital machen. Damit eben keiner irgendwie eine Ausrede hat, ja, der hat ja irgendwie da schon Erfahrung im Bausektor oder sowas, aber das kann ich nicht, ja. Und deshalb möchte ich es eigentlich in einem Bereich machen, wo ich keine Ahnung habe, so als Challenge, ja, als Projekt. Und ganz viele Leute daran teilhaben lassen, übers Netz, die dann mitdiskutieren, die da mitmachen und jeder, der mitmacht, soll natürlich auch irgendwie belohnt werden, wenn das ganze Ding fliegt. Und wenn es nicht fliegt, dann gibt es eben nichts. Das ist so gerade so meine Gedankenwelt, aber ich habe immer ganz viele Ideen, die mir durch den Kopf schwirren und ich wollte es eigentlich noch nicht so rauslassen, aber das habe ich eigentlich auch schon im Blog geschrieben. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich ein bisschen dran arbeiten werde und das mal runterschreiben werde und dann eben auch nochmal als Dokument, Businessplan oder wie auch immer mal einfach ins Netz stelle und dann auf die Kommentare der Leute warten. Wir sind gespannt. Also ja, du grinst schon eins. Ich habe auch ganz viele Ideen, von daher schauen wir mal, was du vorschlägst, dann werfe ich Ideen mit in den Hut. Ja, cool. Ich bin ja ganz am Anfang eigentlich losgezogen, auch aus dem Grund raus, weil ich gesagt habe, ich muss einfach meinen Kopf frei bekommen. Ich kann in dieser Arbeitswelt und mit dem ganzen Drumherum, was alles an Verpflichtungen für mich in diesem Hamsterrad existiert, kann ich einfach nicht entspannen und einfach mal meinen Kopf ruhen lassen und dem Zeit geben, sich auf neue Dinge einzustellen. Und deshalb bin ich eigentlich los. Und ich muss sagen, nach 3 Monaten ungefähr hat sich bei mir unglaublich viel getan. Da hat sich so viel neu sortiert. Und ich glaube, so 4 Monate bis ein halbes Jahr ist eine sehr gute Zeit für eine Auszeit. Ich weiß nicht, ob ein Jahr unbedingt erforderlich ist, wie ich das mache. Ja, und ich habe auch gemerkt, dass ich so ein bisschen ja abgestumpft bin vielleicht, dass ich, ja, wenn andere eben irgendwie dann sagen, keine Ahnung, das und das, die Berge dort und so, und dann denke ich halt, okay, ich war nach Halong Bay in Vietnam, das war wesentlich besser, oder ich war hier und dort, das war wesentlich besser. Es ist zwar auch ganz schön, aber es ist jetzt nicht der Ultra-Hammer, ja. Also ich bin so ein bisschen verwöhnt vielleicht, und wenn man dann so viele schöne Dinge gesehen hat, auch viele Leute haben, in Penang gibt's dann so einen Berg, wo ich auch noch oben war, und da gibt's einen Tempel, den habe ich dann ausgelassen, ja. Und die haben gesagt, ja, was, du hast den Tempel nicht gesehen? Dann habe ich halt gedacht, ach, ich habe so riesen Tempel in Bangkok gesehen, in Angkor Wat und was noch nicht alles andere, ja. Und also ich bin so ein bisschen versaut durch die schönen Sachen, die ich gesehen habe, und brauche jetzt halt dann den nächstgrößeren Kick, dass ich begeistert bin. Was ich unbedingt noch sehen möchte, sind so Länder wie Laos oder Myanmar, wo einfach weniger Tourismus ist. Oder vielleicht auch so ganz abgefahrene Dinge wie Afghanistan, Irak, Iran, Kongo. Ja, halt irgendwie so Länder, wo es halt, wo du wirklich nicht einfach im Hostel sagen kannst, kannst du mir mal bitte den Transfer für morgen buchen, und oder dann Internet checkst und dann halt. Und also mir fehlt so ein bisschen das Adventure, ja, die Herausforderung, und ja. Auch mal, dass man in eine Situation kommt, das hatte ich zum Beispiel in Johannesburg, in Südafrika, dass ich sage, ist es jetzt hier sicher? Kann ich jetzt hier aus dem Auto aussteigen oder bleibe ich lieber sitzen? Ach, ich bleibe lieber sitzen. Ja. Mittlerweile laufe ich auch schon komplett unbeschwert rum, habe mein, also wenn ich nicht in einer richtigen Menschenansammlung bin, trage ich auch meinen Rucksack auf dem Rücken und nicht mehr vor der Brust und so. Und also ich bin da sehr entspannt. Vielleicht ist es auch ein Fehler, vielleicht werde ich noch beklaut, aber ich denke mir, in Malaysia oder in Thailand, da klauen nicht mehr Leute als in Deutschland, glaube ich jetzt nicht. Irgendwie, ich habe nicht so einen Eindruck. Also ich war ja nach Indien meist so ein bisschen vorsichtiger, weil jeder, der mich in Indien angesprochen hatte, wollte irgendwas von mir. Und wenn ich jetzt hier bin und mich spricht jemand an, dann denke ich immer noch, will er was von mir oder will er einfach nur freundlich sein? Und dann oftmals wollen die Leute gar nichts, also nur Hallo sagen, wo kommst du her, und einfach nur nett sein wollen. Und das, ja, bin ich immer noch vielleicht ein bisschen zu paranoid, aber ja. Das ist, paranoid zu sein übrigens, ist ja ein ganz ausgeprägtes Phänomen, egal ob man jetzt im Ausland ist oder nicht. Also ich kenne Leute, die praktisch schon, wenn sie vor der Tür sind und auf irgendeinem Stadtplatz rumlaufen, sich in ständiger Gefahr wähnen, über den Tisch gezogen, beklaut, sonst irgendwie bedroht zu werden. Und im Kopf die Möglichkeit durchspielen, dass vielleicht, während sie jetzt gerade im Aldi einkaufen gehen, hinter ihnen ihr Auto aufgebrochen wird. Das ist mal so ganz, ganz generell ein Phänomen, was mich schon immer verwundert hat, weil es mir persönlich abgeht. Also ich persönlich hatte noch nie dieses Gefühl, dass mir das passiert. Und die meisten haben ja nie diese Erfahrungen gemacht. Also es ist ja nochmal was anderes, wenn du sagen kannst, mir wurde schon mal die Wohnung ausgeräumt, ja, oder ich wurde in eine Seitenstraße gezogen und meiner Wertgegenstände beraubt. Die allermeisten Leute haben ja sowas nie. Also vielleicht ist auch paranoid das falsche Wort bei mir. Vielleicht ist bei mir das passendere Wort eher übervorsichtig, sage ich mal so. Trotz allem, also habe ich das schon, also hat es nichts damit zu tun, glaube ich, ob man im Ausland ist. Also da verstärkt sich das vielleicht noch, aber ich glaube, die meisten Leute laufen mit diesem latenten Gefühl durch die Gegend, mein Nachbar könnte ein Massenmörder sein. Oder, nee, glaube ich auch nicht, aber es gibt viele, die halt irgendwo sich zumindest manchmal so verhalten, als wäre es so. Ich glaube, das ist auch im Ausland so ein bisschen die Angst vor was Fremden. Also ich hab auch so gehört, ja, in Vietnam, das sind die besten Taschendiebe der Welt und so weiter, wurde mir da gesagt. Und ich habe nicht den leisesten Anflug gehabt, dass ich irgendwie mal gedacht habe, jetzt will jemand an mein Gepäck ran oder sowas. Null. Ja. Oder auch Indien, ja, passt auf euer Gepäck auf und so weiter. Und ja. Also bisher ist bei mir alles gut gegangen. Was auch interessant ist, ich habe ja im Zuge von unseren damaligen Podcast auch mal die Statistiken angeguckt, was zum Beispiel Vergewaltigung in Indien angeht und dergleichen. Und habe dabei festgestellt, dass die Rate gar nicht so viel unterschiedlich ist von der Vergewaltigungsrate in Deutschland zum Beispiel. Also natürlich, es ist natürlich so, dass es bei uns durch die Medien geht, ja, und ganz speziell die ganz brutalen Fälle. Aber die übers gesamte Land genommene Statistik verglichen mit der übers gesamte Land genommene Statistik bei uns ist nicht so spektakulär anders. Das ist einfach immer noch zu viel. Das kann man mal festhalten. Aber du kommst ja jetzt nicht nach Indien mit dem Grundgefühl, dass es ähnlich ist, sondern du kommst ja mit dem Gefühl hin, als Frau musst du da praktisch überall aufpassen. Ja, wobei Indien als Frau, das muss ich schon nochmal sagen, ist schon nochmal eine andere Herausforderung, die hat zu machen. Gar keine Frage. Aber also nehmen wir mal ein anderes Beispiel, auch an Indien festgemacht. In Südafrika gab es eine Studie mal und da wurde festgestellt, dass nahezu 20% von Männern angeben, sie wären mal entweder als Zuschauer oder als Akteur in einer Gruppenvergewaltigung eingebunden gewesen. Und das ist ein Fünftel. Wenn das wirklich so viel sind, meine Fresse, ja, dann läufst du da durch Südafrika und hast dieses, also viel mehr von diesem Druck vielleicht drin als in Indien. Aber umgekehrt hast du halt das Gefühl, in Südafrika fühlt sich's halt entspannter und westlicher an als in Indien für eine Frau. Mhm. Ja. Ich habe mich in Südafrika am unsichersten bisher gefühlt. Okay. Weil die Schwarzen einfach körperlich auch nochmal oder physisch einfach stärker sind als wir. Und es sind halt echt so Brocken-Jungs und einfach nur dunkel und schauen ein bisschen gefährlich aus und ja. Interessant. Rolle rückwärts zu dem Hostel-Thema. Ich habe die Diskussion, die ja, glaube ich, immer noch läuft, auf Facebook mit Interesse verfolgt. Wie ist denn jetzt so dein geheimer Masterplan, was das angeht? Weil ich kann mir halt vorstellen, die Hostels werden halt meiner Vermutung nach immer an den Orten sein, an denen es auch viele Touris gibt. Da sind dann die Infrastrukturelemente am besten ausgebaut. Das heißt, du wirst eigentlich immer mit so einem Strom von Backpacker-Profis über diese Ecken drüber reisen. Ja, so war es bisher. Also überall eigentlich, ja. Außer Vietnam auf dem Land. Aber da hatte ich das Motorrad, da bin ich anders gereist, ja. Bisher reise ich ja nur, mit Bus oder sehr viel mit Bus hier, ja. Und da wirst du halt immer an die Destinations gebracht, wo eben die ganzen Touris hinwollen, klar. Ja, klar. Das sind ja auch die schönen Punkte. Ist ja keine Frage. Nur ich habe jetzt in Australien habe ich jetzt wieder eben, ich habe schon von zu Hause aus eben diesen Greyhound-Bus gemietet. Ja, das heißt, ich habe so ein Ticket über 3000 Kilometer wieder oder 2500 Kilometer, die ich da zurücklege, und die werde ich halt in diesem Bus fahren. Also kann ich da auch nicht richtig aus. Aber ich werde es nochmal, ich bin jetzt auf couchsurfing.com, wo man dann unter anderem oder bei Einheimischen schlafen kann. Und da habe ich jetzt schon ein paar Leute angeschrieben, aber leider habe ich noch kein Feedback bekommen. Ja, vielleicht wird es noch was. Ich kenne jemanden, der das recht regelmäßig macht. Der hat es sogar bei Geschäftsreisen gemacht. Also der hat zum Beispiel dann irgendwann mal in Seattle auf einem Hausboot eine Couch gehabt, auf der er gepennt hat. Also. Und er ist richtig glühender Fan, weil die Gespräche und Kontakte halt so bunt sind. Also du triffst halt eine Menge Leute, die einen völlig anderen Hintergrund haben als du. Wohingegen du jetzt wahrscheinlich eine Menge Leute triffst, die aus einer von vier Gründen auf Weltreise sind und aus einem von vier kulturellen Hintergründen stammen. Es gibt eigentlich drei Gründe. Es gibt drei Gruppen. Mhm. Erste Gruppe ist, ich habe das Abi fertig und ich gehe jetzt endlich mal richtig feiern, irgendwie ein halbes Jahr lang, bis ich anfange zu studieren. Gruppe 1. Gruppe 2 ist, ich habe fertig studiert, ich gehe jetzt mal richtig feiern, ein halbes Jahr, bevor ich anfange zu arbeiten. Die Gruppe 3, die ist am kleinsten, das sind die Leute wie ich, die sagen, oh, ich habe jetzt ein paar Jahre lang gearbeitet und ich habe jetzt keine Lust mehr, ich schmeiß meinen Job hin und mache dann was ganz anderes. Ich gehe jetzt erstmal auf Weltreise, um meinen Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Also das sind, also andere Gruppen sind vernachlässigbar gering. Ich glaube, Malaysia verdient vielleicht noch 2-3 zusätzliche Worte. Das ist, glaube ich, als im Vergleich zu Thailand ja dann doch eine ganz andere Ecke der Welt, oder? Es ist nicht ganz so touristisch, aber im Grunde finde ich es schon ähnlich. So, ich bin jetzt heute im dritten Tag hier, ja. Ich kann auch nicht wirklich viel sagen. Aber es ist schon vergleichbar, finde ich. Und ja, ich bin jetzt von Penang, haben wir ja vorhin besprochen, bin ich jetzt heute weitergefahren nach in die Cameron Highlands. Das ist so ein bisschen im Landesinnere, im Inneren von Malaysia, und will da eben jetzt 2 Tage wandern gehen. Bin jetzt 3 Tage habe ich mich hier eingemietet in so einem kleinen netten Hostel, und wo ich ein Zimmer ganz für mich alleine habe. Und werde da eben jetzt noch 2 Tage wandern gehen. Und ich habe mir das eigentlich so, ich habe so nachgeschaut, wie das ja heutzutage jeder Reisende macht, irgendwie auf TripAdvisor, Must-See in Malaysia und so weiter. Und dann wurde mir das eben in Popeln und Cameron Highlands, und habe mir gedacht, ja, das ist so ein, ich habe mir da halt so ein verlassenes kleines Bergdorf, habe ich mir da vor Augen gehabt. Und das ist halt wieder, ist eher wie so, ist Zillertal, ja, da ist also eine Bettenburg neben der anderen, ja. Und ich hoffe, dass ich, wenn ich wandere, dass ich dann davon ein bisschen bekomme. Freue ich mich auch drauf. Ich habe mir auch gedacht, was eigentlich cooler ist, ob Strand cooler oder also ob das Meer cooler ist oder ob die Berge cooler sind. Was findest du? Ich habe eine eindeutige Meinung, aber die ist anders als die meiner Frau. Ich bin eindeutig ein Bergmensch. Die Landschaft ist spannender, sie ist abwechslungsreicher, es ist verhältnismäßig leicht verloren zu gehen, ohne dass es eintönig wird. Und es ist, das ist so die Umgebung, in der ich meine Gedanken rollen lassen kann. Ja, also ich fand früher Meer auch gut, aber jetzt in Thailand war ich ja jetzt 5 Wochen am Meer eigentlich, und es sind halt, klar hast du dann mal einen super Sandstrand, irgendwie White Beach Sand irgendwo, wie sie ja immer heißen. Und dann gibt es halt mal ein bisschen steinigeren Sand und oder Strand. Und aber im Endeffekt ist es immer Meer. Und du kannst halt nur draußen liegen und dann reingehen. Und dann kannst du noch ein bisschen was lesen und dann wird's heiß, dann musst du dich mit Sonnencreme einschmieren. Was ich übrigens nicht mehr machen muss. Ich bin so braun mittlerweile, dass ich mich nicht mehr mit Sonnencreme einschmieren muss. Das ist dann der Wahnsinn, oder? Also außer ich lege mich jetzt wirklich so richtig knallend in die Sonne, aber ich bin meistens immer im Schatten. Sehr cool. Ja, also ich persönlich bin schon immer Bergtyp gewesen. Also für mich ist dann irgendwie so ein Meer auch dann latent zu wenig Aktivität. Das kann ich mal 2 Tage und spätestens dann ist es mir zu öd. Ja, geht mir ähnlich. Also ich bin jetzt auch froh, dass ich hier meinen Bergen bin, und da geht's hoch und runter und Felsen und. Du biegst um eine Ecke und es sieht ganz anders aus. Ja, und vor allem, also was ich auch bestätigen kann, dass mir auch so geht, ich kann wahnsinnig gut nachdenken dabei. Ja. Also ich bin dann immer so ein bisschen beschäftigt mit irgendwas, so meinst du, ich kann mich nicht auf nichts konzentrieren, sondern das ist eher so ein Unterbewusstsein, das da so leicht arbeitet. Gemischt mit ein bisschen Bewusstsein, ja. Und das ist so was ganz Angenehmes. Da passiert so was automatisch im Kopf. So empfinde ich das. Ich bin ja schon auf verschiedenen Fernwanderwegen unterwegs gewesen. Und das ist da auch genau der Effekt. Also du gehst, wenn du 5 Tage über den Alpenkamm gehst oder den West Highland Way in Schottland machst oder so, dann bist du halt 7 Stunden am Tag mit Gehen beschäftigt. Hin und wieder kommst du um eine Ecke und die Landschaft bläst dich weg, weil sie einfach großartig aussieht und ist immer wieder mal abwechselnd, aber auch nicht so radikal, dass du dich orientieren müsstest alle 3 Meter. Und das hat sowas Meditatives. Also irgendwann bist du in diesem Rhythmus drin und so ein bisschen trance-mäßig, ja. Genau. Das ist genau das, was ich da suche. Ja, verstehe ich. Und die Cameron Islands, ich war ja schon mal in Malaysia, die Cameron Islands wollte ich eigentlich unbedingt ansteuern, genau deswegen. Von daher, glaube ich, hast du eine gute Wahl getroffen. Okay. Hier ist es auch nicht ganz so heiß. Also Thailand und Malaysia ist ja schon ziemlich heiß und hier geht's eigentlich. Das ist ganz cool. Ja, es war, also die Cameron Islands war ja praktisch mehr oder weniger der Rückzugsort der Briten, die ja in Malaysia waren. Wenn es zu heiß wurde im Rest vom Land, dann haben die gerne dann in den Cameron Islands, Highlands, in den Cameron Highlands noch den ganz leicht niedrigeren Temperaturlevel genossen. Das ist ja auch, glaube ich, Teeanbaugebiet und so, gell? Ja, also hier wird das komplette Spektrum aufgefahren. Also du kannst hier Rosengärten besichtigen, Lavendelfelder, Schmetterlingfarmen, Kaktusfarmen, es gibt ja alles. Also für Touristen ist ja alles ausgebaut. Wird nicht langweilig, aber ja, mir vielleicht. Ich gehe in die Berge, ich brauche sie nicht anschauen, glaube ich. Ja, ich glaube, beim Wandern Teeplantagen zu sehen, ist trotzdem ein malerischer Backdrop. Ja, okay. Ja. Auch ohne, dass du die gleich besichtigen gehst. Ich sehe hier gegenüber schon die Wanderrouten, die ich mir nachher mal anschauen werde, und dann werde ich morgen losziehen. Mach ein paar schöne Fotos. Ja, unbedingt. Und Filme. Ich schaue mir deine Filme immer sehr gerne an. Hast du denn eigentlich jetzt sowas wie eine Routine? Also wie dein Tag typischerweise abläuft? Es ist eigentlich gerade das Gegenteil eingetroffen. Am Anfang war ich extrem strukturiert, vielleicht von der Arbeit ein Stück weit noch raus. Oder ich habe mir gedacht, dieses Jahr muss ich absolut genießen, jede Sekunde auskosten. Bin jeden Morgen immer am Anfang aufgestanden um 7 oder 8 und dann Frühstück und dann los, alles checken, TripAdvisor erst, was schaue ich mir an und nächstes Hostel buchen und dann wieder einigermaßen früh schlafen. Und dann habe ich das wirklich so die ersten 2 Monate durchgezogen. Und mittlerweile ist es so, dass ich mir denke, ach, jetzt hat jemand die ganze Nacht geschnarcht bei mir im Hostel. Ich konnte nicht die ganze Nacht nicht schlafen. Komm, ich schlafe jetzt mal bis 10. Und dann schlendere ich einfach mal durch die Gegend und bleib dann vielleicht auch bis nachts um 3 auf. Und wenn ich mich mit irgendeinem Menschen, den ich da kennenlerne, ganz gut unterhalte und dann, jetzt vielleicht nicht nach 3 Uhr nachts, dass ich dann morgens um 6 aufwache oder so, aber es kommt dann auch mal vor, dass ich halt sehr früh aufwache und dann einfach morgens dann gleich was mache. Ja. Und auch beim Essen ist es so, ich esse nicht mehr so morgens, Mittag, abends, sondern wie man es halt in der Arbeit macht, sondern ich esse halt dann manchmal gar nicht bis um 3 Uhr nachmittags und dann esse ich um 3 Uhr und um 9 Uhr abends dann und manchmal esse ich dann 5-6 Mahlzeiten am Tag. Also eigentlich, ich höre da irgendwie mehr auf meinen Körper, was mir der jetzt sagt. Manchmal habe ich einfach irgendwie keinen Hunger und manchmal habe ich einen Riesenhunger dann. Ja, also so, das ist eher so, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch mal eine Routine gibt, dass man sagt, man lebt so ganz nach einem Biorhythmus, sag ich mal. Ohne sich an diese Essenszeiten dazu halten, sondern einfach nur, wenn wir wie ein Tier im Urwald. Ja, also ich meine, du hast jetzt natürlich auch die strukturierenden Elemente aus deiner Umgebung entfernt. Also ich habe gerade, während du so geredet hast, drüber nachgedacht. Und ich bin typischer morgens, mittags, abends Esser und das ist nicht selbst gewählt, sondern das ist, weil in der Früh ist Schule, das heißt, wir müssen mit den Kindern aufstehen, ohne was im Bauch kann man nicht denken, also frühstücken wir mit den Kindern und bei uns ist es tatsächlich so, bei uns Erwachsenen mindestens mal, wir hätten eigentlich noch gar keinen Hunger, also ich könnte 1-2 Stunden später vielleicht mal normal frühstücken. Aber wir essen, weil wir halt als Familie dann gemeinsam essen, mit den Kindern mit, und dann verlassen wir das Haus. Dann hast du dir was reingezogen, ja, dann bist du unterwegs, und dann kriegst du halt ein paar Stunden später irgendwie Hunger, und dann schaust halt, wann die Kantine wieder was zu essen produziert, ja. Und dadurch, also, das ist dann von der Kantine so halt bestimmt, wann dann die nächste Mahlzeit ansteht. Dann kommst du gemeinsam gesammelt nach Hause, auch so in demselben Zeitfenster. Und klar, also Familie trifft zusammen und damit hast du deinen Dreifachrhythmus. Jetzt bist du im Moment allein unterwegs, du musst dich nach niemandem richten, Essen wird rund um die Uhr irgendwie da angeboten, wo du dich gerade befindest. Ja, großartig. Ja. Also es ist so, ja, aber es ist auch so ein bisschen eigenartig. Also dass wenn man eben, also ich habe mir jetzt auch vorgenommen, so an diesem einen Projekt dann zu arbeiten, und dass ich einfach auch das Reisen ist schön, das ist großartig, aber es ist so, irgendwann mal verliert man so diesen Bezug, wenn man eben keinen Fixpunkt hat. Man hat zeitlich keinen Fixpunkt, man hat räumlich keine Fixpunkte, sondern man ist immer so ein wie so ein streuender Hund, der so durch die Gegend läuft eben, ja. Also das ist was anderes wie im normalen Leben. Also vermisst du deine Fixpunkte? Ja. Ich vermisse ein bisschen vertraute Leute um mich herum. Also ich habe die Zeit mit dem Ralf sehr genossen, also dass er da war und wir einfach quatschen konnten und das war so was Vertrautes. Und hier sind eben die Kontakte eher eher kurz, ja. Also man sieht sich mal vielleicht eine Woche oder sowas, aber so richtig innig kann man da eben nichts aufbauen. Ich habe natürlich auch ganz viele Kontakte über Skype, über Facebook und so weiter. Rede ich mit oder halte ich mich mit vielen Leuten, aber ist doch was anderes, wenn man meinen Kumpel irgendwie wieder sieht und einen Arm nimmt und zusammen Bier trinken geht. Ja. So, das vermisse ich vielleicht am meisten, ja. Dann wünsche ich dir eine großartige Zeit, eine tolle Wanderung durch die Cameron Highlands. War toll, mit dir geredet zu haben, as usual. Und ja, danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich werde die Bohrmaschinen und die Holperer raussägen, aber ganz, ganz allgemein war das ein sehr cooles Gespräch. Also ich habe es genossen. Mach's gut, tschüss. In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder... Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba. Ja, warum nicht? Es ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich träume das und ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht. Tut's auch. An der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen.